Warum verhindert Gott die Sünde nicht? Große Frage für den heutigen Menschen. Wenn Gott unendlich gut ist, dürfte er keine Sünde geben. Gott verhindert die Sünde nicht, weil er auch aus dem Missbrauch, den der Mensch mit der ihm gegebenen Freiheit, Willensfreiheit macht, Gutes zu gewinnen und seine Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit in umso hellerem Licht zu zeigen weiß. Ohne böse Menschen, ohne dumme Menschen, ohne Verfolger hätte es keine Märtyrer gegeben. Und die Glorie der Märtyrer übertrifft eben aus ihrem Wesen heraus sowieso, aber auch in Folgen als großer Beweis der Göttlichkeit der Kirche, der Unvergänglichkeit der Kirche. Wenn man die vielen römischen Verfolgungen und man sagt ca. 17 Millionen Märtyrer denkt in den ersten 3 Jahrhunderten, in 10 großen Verfolgungen, entsteht eben etwas viel größeres Gut daraus. Das kann nur der liebe Gott. Wir dürfen nichts Böses tun, um Gutes entstehen zu lassen, sagt der heilige Paulus. Lasst uns nicht Böses tun, um Gutes zu wirken. Das können wir nicht. Der liebe Gott schon, weil der steht über allem. Nicht, dass der liebe Gott das Schlechte will, das Böse, die Sünde, wie gesagt, aber er lässt sie zu. Er verhindert die Sünde nicht, weil er auch aus dem Missbrauch der menschlichen Willensfreiheit Gutes entstehen lassen kann. Seine Barmherzigkeit und Gerechtigkeit umso eindrücklicher dadurch zeigt. Ja. Mein Geheimnis. Hier ist das Geheimnis des Guten und auf der anderen Seite das Geheimnis der Bosheit. Ja. Das ist natürlich nicht schlussendlich völlig zu durchdringen gegeben ist, wie jedes Geheimnis. Im strengen Sinn, im übernatürlichen Sinn. Warum sind die Menschen böse? Und warum sind sie böse? Weil sie uns genauso gut Gutes tun könnten. Ja. Das ist unverständlich im Letzten. Macht keinen Sinn. Für Gott dann schon wieder. In diesem Sinn, im Sinne dieser Frage und Antwort.